Und die Liebe ist ein Bach, rinnt mir über alle noch. Und ich hab nie vergessen, ob ich schlaf oder wach. Und ich hab nie vergessen, ob ich schlaf oder wach. Sind wir oft bei da gesessen, bis sie die Fiegei haben kuriert. Warst schon längst übers Bergen, hab deine Busseln noch gespielt. Warst schon längst übers Bergen, hab deine Busseln noch gespielt. Und die Lieb, die ist blieb, sie ist halbei noch schön. Lieber Herrgott im Himmel, lass sie weiter bestehen. Lieber Herrgott im Himmel, lass sie weiter bestehen. Oder ihr holer Rettuljo, oder ihr holer Rettuljo, drei Hori, oder ihr holer Tio, oder ihr holer Rettuljo, oder ihr holer Rettuljo, drei Oh, Dios.